Etwa zur gleichen Zeit gab die Bertelsmann Stiftung ein Positionspapier zur Arbeitsmarktreform heraus, das für ähnliche Reformen plädierte. Darin steht ein Satz, den ich immer noch nicht ganz verstanden habe. Die Absicherung der Kinder ist vorrangig außerhalb dieses Leistungssystems zur Erwerbsintegration sicherzustellen. Ist eine Kindergrundsicherung gemeint? Geht es um Sachleistungen? Ich denke, so genau wussten die Autoren des Papiers das selbst nicht. Dass Arbeitslose nicht nur potenzielle Arbeiterinnen waren, sondern auch Eltern, Angehörige, Menschen mit Gefühlen und Gedanken, das ging im Diskurs um ihre Verwertbarkeit fast vollständig unter.